Zum 35. Gründungstag des Chinesischen Wissenschaftlichen Instituts für Landwirtschaft Kim Il-sung fand am 13. Januar eine Gedenkveranstaltung statt. An der Vorderseite des Veranstaltungsortes hingen die Sonnenporträts von Genossin Kim Il-sung und Kim Jong-il und vom Präsidenten der Republik Guinea Alpha Conde. Daran nahmen die Persönlichkeiten des Instituts, des Landwirtschaftsministeriums und der Region Gindia von Guinea teil. Der außerordentliche und bevollmächtigte Botschafter der TVRK in Guinea und seine Mitarbeiter wurden dazu eingeladen. Auf der Veranstaltung betonten die Redner, der aufopferungsvolle Einsatz von Präsidentin Kim Il-sung und dem Herrn Kim Jong-il, die zur Schaffung einer neuen Gesellschaft, vor allem zur Entwicklung der Landwirtschaft in Guinea, große Beiträge geleistet hätten, werde in den Herzen des guineischen Volkes ewig fortleben. Auf der Veranstaltung wurde ein Glückwunschtelegramm an Genossin Kim Jong-un angenommen.